Ja, man muss sich überlegen, dass ja die meisten Männer, wenn sie nicht als Kriegsgefangene wiedergekommen sind, als Arbeitskräfte gar nicht mehr zur Verfügung standen. Die waren nämlich tot. Ja, da ging es euch ja noch ziemlich gut mit eurem Vater. Ja. Vielleicht Schulkameraden oder so hatten keinen Vater. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist durchaus möglich. Weil die hatten eingezogen, hauptsächlich junge Leute, die in der Schul- oder Berufsausbildung steckten, die waren Soldat geworden. Zum Beispiel unser Vetter. Hat einen besonderen Namen. Hatte. Der Bruder von Elisabeth und Maria Antonius. Als der Vater nach Hause kam, wussten wir, dass der Hoferbe Antonius nicht zurückkam. Er war im Krieg gefallen. Komischer Ausdruck, ne? Aus anderen Familien weiß ich nicht. Da waren bestimmt noch mehrere junge Männer nicht nach Hause gekommen. Aber das weiß ich nicht. Wie war das denn in der Schule? Du bist in Menzel zur Schule gegangen. Das muss ich ein besonderes Kapitel. Ach so. Ja, es gab ja viele Dinge, die mir dann erst bewusst waren, wurden oder erklärt wurden. So zum Beispiel, dass meine Geschwister Ursula und Helmut bereits zur Schule gingen. Und ich wurde vertröstet, nächstes Jahr bist du 6 Jahre, dann wirst du auch zur Schule kommen. Von den Verwandten, von den älteren Verwandten meiner Mutter war keine Person im Krieg getötet worden. Alle Geschwister blieben am Leben. Machen. Ja. Ja. Musst du die nächsten Kapitel erst ordnen? Ja, ich weiß nicht, es ist ja jetzt so viel nicht mehr.